Aber wissen Sie denn überhaupt, dass Weihnachtszeit ist? Heiligabend, 15 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Wer sind denn Sie? Hallo. Hoho. Hallo. Schönen guten Ho, Tag, hallo. Hier spricht der Elbe. Frohe weihnachtliche Grüße auf Jebus und so. Ihr wisst ja schon, Tequila trinken an Weihnachten, das ist Pflicht. Also, ich habe gar keinen hier. Wo kriege ich ich den denn auch jetzt nicht. Das her? war nur so dahergeredet. Letztes Jahr hatten die Läden noch immer bis 4 Uhr auf bei uns und jetzt habe ich nichts mehr gekriegt. Mist. Die Läden haben immer nur bis nachmittags auf. Was Nee. ist das für ein Wir waren letztes Unsinn? Jahr bis 4 Uhr auf, das weiß ich ganz genau. Du willst also sagen, Merkel, mach Rewe auf. Rewe soll auf sein. Genau, Rewe soll auf sein, oder? Früher war Also alles besser. den Rewe sollte man öffnen. Also für die bedürftigen Bürger. Also Rewe verstaatlichen, ab geht's, komm. for free ab 15 Uhr oder Genau. so. Ja, alles umsonst am Genau. Heiligen Das Abend. ist ja Weihnachten. Eben, Geschenke. Das ist doch der Sinn von Weihnachten, oder? Sehe Geschenke. ich das nämlich auch. Ja, die Wiederauferstehung des Einzelhandels, das wird immer wieder gefeiert. Wunderbar. Praise Jeebus, praise Jeebus. Ja. Schönen guten Tag, hallo. Ich begrüße euch an diesem wunderbaren Heiligabend oder heiliger Nachmittag ist es ja noch. Ansonsten ist heute noch der libysche Unabhängigkeitstag und ansonsten haben sich alle geeinigt. Heute ist bei Heiligabend. Keine anderen Libyscher Gedenktage. Unabhängigkeitstag ist doch irgendwie auch so eine Art Oxymoron, Ja, die hatten halt oder? ihre Unabhängigkeit an Heiligabend erkämpft. Ist Das das war denn so, das Weihnachtswunder. dass wir das nur bei der UN beantragen müssten? Dann können sie Weihnachten abschaffen oder was? Wenn die es nicht mehr machen, Wenn wir Gaddafi nicht gestoppt hätten, würden wir jetzt überall den libyschen Unabhängigkeitstag feiern. Denkt mal dran. Ja, wo Ja. unabhängig wäre das dann? Ach so, wir haben Weihnachten gerettet. Wunderbar. Das war der Grund. Jetzt wissen wir es. Mhm. Danke, Hillary. We came, we saw, he died. Ja, was ist mit den guten Nachrichten? Habt ihr alle welche mitgebracht, damit wir auch gute Nachrichten verkünden können heute? Ja, auf Amazon gibt es Knicklicht und Miete pro Kopf kostenlos. Also die E-Pub-Version, also die digitale Version. Frohe Weihnachten. Ja, Das ihr ist doch, wisst. also die Nachricht kann man gar nicht mehr toppen. Oh, Ja, sag ich, und auf einmal ist ja Tobi da. Hi, Tobi. genau, unser Gast ist angekommen. Hallo, ich möchte das Meme am Leben halten, dass ich einmal im Jahr da bin und dann wieder weg. Hi. Der Tobi ist wie das Christkind, kommt einmal im Jahr. Ich sehe auch ungefähr so alt aus, also das passt. Siehst du immer noch Hallo, so Tobi. jung aus wie vor 2, 3 Jahren, als wir uns getroffen haben? Ja. Eieiei. Ja. Ja, man muss da echt mal was dran machen. Kannst du dir nicht einen Bart stehen Nur als lassen? Weihnachtsmann muss oder als Jesus Das musst du ist wenigstens einen Bart ganz haben. furchtbar. Mir wächst ein Bart, aber mir wächst nur so ein Kinnbart und Koteletten. Also ich Oh, könnte den absolut shit. schlimmsten Bart der Welt stehen lassen, aber lieben. Aber wenn sie dich dann nicht mehr nach deinem Ausweis fragen, hast du zumindest schon was gewonnen, Das oder? tun sie sowieso nicht mehr. Lustigerweise, als bei uns Weihnachtsmarkt war, wurde ich innerhalb von 2 Minuten sowohl nach Frau und Kind, was ich nicht habe, als auch nach dem Ausweis, was ich unter 16 aussehe, gefragt. Aber Ja. waren sehr unterhaltsame 5 Minuten, muss ich sagen. Der Weihnachtsmacher. Oh ja. Vielleicht haben sie dich ja für einen Syrer gehalten, dann wäre das gar nicht so abwegig. Mein Ich durfte ja wieder nicht auf den Weihnachtsmarkt. Ich habe keinen vollständigen Impfschutz mehr. Oder Aha. durfte man dieses Jahr auch Ich. Glühwein trinken ohne Papiere? Ich Habt gehe ja ihr nie auf Papier? Weihnachtsmärkte. Also bei mir schon. Ich wollte eigentlich mit dem Tobi auf den Weihnachtsmarkt gehen, aber hab's nicht geschafft. Das ist richtig. Ja. Tja, dafür habe Und ich es geschafft. wir machen unseren eigenen Weihnachtsmarkt irgendwann. Ja, aber deinen Genau. Weihnachtsmarkt-Preis, den haben sie ja irgendwie geräumt, zeitweise, ne? Wegen Ach. irgendwie unbestimmten Drohungen oder so. Ja. Die Drohungen waren so unbestimmt, dass man nicht mal genau wusste, welcher Weihnachtsmarkt geräumt werden sollte. Deswegen haben sie direkt ein paar mehrere geräumt. Ja. Okay. Aber das Ja, ist ja das auch weiß man schon. Desto komisch. unpräziser die Drohung, desto mehr sollte man räumen. Aus Sicherheitsgründen schon So. alleine. Ja. Tja, ja. Solange die Leute an den ganzen LKW-Pöllern vorbeikommen, geht's ja noch. Ja, ja. Und warum muss ich mir jetzt hier eine Moschee angucken? Das ist nämlich eingeblendet. Ich wollte Tobi noch mal fragen, was ist denn State of the Star Wars? Das gibt's noch? Jahr. Ja, also ich glaube, dieses Jahr war ja irgendwie diese eine Serie, die irgendwie die Leute gar nicht mal so schlecht fanden, die aber eigentlich mit Star Wars nicht so richtig viel zu tun hatte, ja. Wir hatten, glaube ich, 5 Serien oder so. Alle waren furchtbar, die ich gesehen habe. War Boba Fett auch dieses eine, Jahr? Ja, ja. Und oh, die eine, die, beziehungsweise ich weiß es nicht, weil es alles so blau. Die eine, die es alle gut fanden, die habe ich tatsächlich noch nicht geguckt. Vielleicht tue ich die noch, es soll eine zweite Staffel kommen im Frühjahr, wo die erste Staffel gut war, von dem Animated-Zeugs. Ich bin aber fast ein bisschen traurig, dass du mich nicht nach meiner Lieblings-Weihnachts-Story gerade gefragt hast, weil ich hätte Brock Purdy geantwortet und ich glaube, das hätte dich gefreut, oder? Das sagt mir nichts. Ich weiß auch nicht. Das ist der 49ers Backup-Quarterback, der gerade reingeworfen wurde. Ja, dieses Jahr verfolge ich das nicht mehr so. Okay, bin also perfekt im falschen Jahr. Sehr gut. Ja, ich habe angefangen zu gucken, als die Rams den Super Bowl gewonnen haben. Letztes Jahr, oder das heißt dieses Jahr, Anfang des Jahres, haben sie wieder den Super Bowl gewonnen und damit schließt sich der Kreis. Und lass ich mal ein bisschen ruhiger angehen. Ist auch eigentlich faszinierend an diesem Football-Kram eigentlich. Je populärer das in Deutschland wird, desto weniger populär wird es in Amerika irgendwie. Also die Einschaltquoten in Amerika sind spätestens seit dieser ganzen Black Lives Matter-Geschichte rückläufig. Und in Deutschland wird es irgendwie jedes Jahr populärer. Die hatten ja auch dieses Jahr irgendwie das erste reguläre Ligaspiel in München. Ja, von der NFL und ja, keine Ahnung, also ich finde es immer noch, weil ich kann mich ja an Dinge erinnern, dass ich irgendwann 2004 in so einer Sportbar saß, um mir den Super Bowl anzugucken, weil es im ganzen Freiempfang war ein Fernsehen, das überhaupt nirgendwo lief, bevor sie es dann irgendwie verschenkt haben an ARD, die das dann irgendwie 7 oder 8 Jahre oder so hatten für 0 Euro quasi, einfach nur so, damit es überhaupt irgendwer überträgt. Also die ja, so einiges getan. Aber ich finde es halt enorm, wie gegenläufig das ist. Also, dass die Amerikaner sich weniger dafür interessieren und die Deutschen aus irgendwelchen Gründen mehr. Also, irgendwie paradox. Also, beim Fußball, also beim richtigen, läuft es ja genauso. Also, der wird ja in den USA immer populärer und in Deutschland immer unpopulärer. Aber hier, Frankfurt Galaxy ist noch in eine Todesgruppe gelost worden, habe ich in der Zeitung gelesen. Ne? Also, ich lese keine Zeitung. Von. Worauf ich, was das ich ist doch dieses Football. Ja, das ist dieses Football, aber das ist dieses Football in Europa. Ja, keine Ahnung. Das ist ganz schön ethnozentrisch unterwegs, oder wie das heißt. Ja, was ich noch sagen wollte, ist, ich habe tatsächlich angefangen, Football zu gucken wegen der Fußball-WM in Katar. Ich hatte keinen Bock, im Winter WM zu gucken und dann habe ich irgendeinen anderen Sport gebraucht und dann... Snooker, Tobi. Snooker. Gerade ist wieder Darts. Also, Nee. Bitte nicht Darts und Snooker in einen Topf werfen. Snooker ist eine absolut wunderbare Zuguckssportart. Du bist der, für den sie immer Snooker ausstrahlen. Ich und einige meiner Freunde, ja. Also Snooker ist wirklich, wenn man sich die Regeln anguckt und mal ein ganzes Turnier schaut und mal sieht, wie viel Psychologie in dem Ding drin steckt und wie viel, also die spielen da ja in der Weltmeisterschaft, spielen sie, glaube ich, bis einer 17 oder 19 Frames gewonnen hat, also Tische. Ja. Und allein diese Marathonsitzung über 2,5 Tage, wo es auf und ab geht und du kannst halt bei jedem Stoß, nach jedem Stoß, kannst du dir selber Gedanken machen, was liegt da, was würde ich machen, was für Chancen hat er jetzt? Also das ist eine super gute Zuschauersportart, kann ich echt nur. Also du willst damit sagen, Snooker ist echt schnuckelig, ne? Ja, genau. Die Chrissy fragt, wer der Tobi ist. Der Tobi ist ein Begleiter der ersten Stunde sozusagen. Das ist richtig, und einmal im Jahr da. Genau, der kennt uns Affen seit Jahren und deswegen kommt er an Weihnachten einmal zu Besuch, wie der Weihnachtsmann. Ich muss aber nochmal zum Darts sagen, was ich an Darts so unfassbar großartig finde, ist, dass es durchprofessionalisiert bis zum geht nicht mehr. Walk-on-Musik, Show, Cheerleader, die dürfen auch noch tatsächlich Cheerleading machen, und alles. Aber die Spieler sehen genauso aus, als würden sie in der verranzten Eckkneipe bei dir im Dorf noch trainieren. Und das tun die auch. Das ist großartig. Die trinken alle Alkohol, meine ich. Ziehen Wasser. Also einer hat auf jeden Fall sein Auftaktmatch betrunken gespielt. Und das hat man im Interview danach sehr deutlich gemerkt. Also Anti-Doping-Regeln gibt es da wohl nicht, oder wie? Zielwasser ist erlaubt. Ja, und der Dan wirft noch eins, Snooker ist Unisex, nur spielen da fast keine Frauen mit. Das ist wieder mal eine von den Sportarten, wo Männer aus irgendeinem wahrscheinlich soziologisch, strukturell, sexistisch, misogynistischen Grund irgendwie deutlich besser sind als Frauen. Keine Ahnung. Ja, das liegt an dem Phallus-Symbol des Kühls. Wahrscheinlich, aber die Kugeln sind ja auch irgendwie, also... Und die Löcher. Mammon! Ich bitte dich am Heiligen. Du wolltest es nicht sagen, ne? Ich dachte, wir sind ein christlicher Minecraft-Server. Ich habe gestern ein Review von Cyberpunk gesehen, wo alle Szenen, die man auf YouTube nicht zeigen konnte, mit Minecraft-Tutorials unterlegt waren. Das war ziemlich lustig. So, immer wenn dann die Olle sich ausgezogen hat, hat sie dann Minecraft erklärt. Fand ich gut. A Racial Justice Guide to the Winter Holiday Season. Tja, Weihnachten ist ja nicht jedermanns Sache oder jeder Fraus Sache oder jedes Ens Sache. Hier haben wir einen kleinen Überblick vom Center for Racial Justice in Education aus Amerika. Und die geben einen kleinen Überblick über Ressourcen, die man sich geben kann, um Weihnachten besser feiern zu können und sich nicht dem Patriarchat hinzugeben, nicht dem grundlegenden strukturellen Rassismus der Weihnachtsfeier zu erlegen. Im Endeffekt, hier geht es nicht um die Religion, sondern es geht halt um andere Sachen, die kritisiert werden. Ne, hauptsächlich, dass alles so weiß ist und die westliche Kultur und Kolonialismus und so weiter. Und hier haben wir wirklich ganz, ganz, ganz viele Links zu allem Möglichen. Also da könnte man, wenn man durch alles Links durchgeht, könnte man da auch einen Sonderstream zu machen, aber das wollten wir ja nicht. Wir wollten ja eigentlich positive Nachrichten bringen, aber das gibt es einfach dieses Jahr nicht. Es gibt einfach keine positiven Nachrichten. Außer, positive Nachrichten, die nicht wirklich positive Nachrichten sind. So, juhu, endlich kann ich mein Kind auch im 9. Monat abtreiben und solche Sachen. Das sind ja nicht wirklich gute Nachrichten. ich weiß nicht, sollen wir uns die Links einfach mal angucken? Ich denke mal, diese sagt eigentlich alles schon zu dem Thema aus. Resources for Educators. On the Winter Holidays. Weihnachten darf man nicht sagen. Anfang, Winter Holidays. Der Anfang schon. Das ist so wieder dieses, es ist schon schwere Arbeit, halt so geil zu sein und sich Gedanken zu machen über allen Scheiß. Und ja, das Dezember-Dilemma. Teaching about Religious Holidays von der Anti-Defamation League. One Nation, Many Gods. Komm, da klicken wir mal drauf. Das hört sich gut an. One Nation, Many Gods. One Nation, Many Gods. Es hört sich nach Mammon an. Mammon. Wie kommst du dazu? The Encyclopedia of World Religions. Okay. Ich sag nichts. Irgendwo weigert sich jemand, ein Bild von Jesus aus dem Büro zu entfernen. Oh je, oh je. Der Bibelbelt von Kalifornien. Der Bibelgürtel. You can't teach religion. Ja, das stimmt. You must force it upon the people. Freely chosen or something. Nagelt die Vernunft in das Volk. Ja, genau. Natürlich, klar. Tja, das meiste ist einfach das übliche salzige Geweine. So, ach ja, die armen Leute fühlen sich diskriminiert und wir müssen inklusiver sein. Und ich meine, was gibt's Inklusiveres als eine Weihnachtsfeier? Ich meine, man muss ja nicht an den Weihnachtsmann glauben oder an Jesus, um Weihnachten feiern zu können. Moment mal, also mit Fremden und Bedürftigen, das hatten wir an St. Martin. Ich hole mir jetzt an Weihnachten nicht schon wieder irgendwelche Leute ins Haus und teile meinen Mantel und all den ganzen Scheiß. Gott sei Dank, mein Obdachloser hat bis... Ein Obdachloser hat bis zu 128.000 Kalorien. Also. Five ways Christian privilege shows up during the winter holidays. Christian privilege. Ja, ja. Dafür bezahlen die Kirchensteuer, dass sie das haben, ihr Nasen. 30 mal 30 Beispielen sehen, ja. Was aber hier aus. Das Bild ist auch schon gut. Put your names on the list. Club USA. Ja, ganz bestimmt. Juden in den USA, ne, haben gar keine Rechte. Nee, die müssen draußen bleiben. Das wissen wir. War nicht vor 3 Tagen Hanukkah. Was soll das erste sein? Hindus? Oder? Ja, Hindus oder Buddhisten, eins von beiden. Oi wei, sag ich mal. You can expect to have time off work to celebrate religious holidays. Ja, das stimmt, weil das ist ja, glaube ich, sogar der einzige christliche Feiertag in Amerika, der erste Weihnachtsfeiertag. Die anderen sind ja alle säkularer Natur. Tja. Ich bin aus Arbeitnehmerfreundlichkeit absolut dafür, jeden Feiertag jeder Religion zum Feiertag zu machen. Also die Feiertage gelten noch für alle. Das heißt, die Moslems sind auch frei am christlichen Feiertag, sonst müssen wir nicht so anstellen. Ja, aber die können dann halt nicht, weil das Zuckerfest dann am anderen Termin ist, können die da nicht feiern, Mammon. Du verstehst wieder dein christliches Privileg nicht. Nee. Music and television programs pertaining to your religion's holidays are readily accessible. Ja, ja, natürlich. Auch Nachrichtensendungen in Hindi sind in den USA auch, oder Deutschland nicht. Was ist auch accessible? Dein Blu-ray-Player ist auch accessible. Deine PlayStation ist accessible und dein Ausschaltknopf ist auch accessible. Also vor allem Music and Television Programs. Ja, wie Manuel gerade sagte, seit das Internet existiert, ist das halt komplett hinfällig. Du kannst ja direkt deine Heimatkanäle angucken auf dem Fernseher und musst dich gar nicht damit beschäftigen, was in dem Land passiert, in dem du gerade dich aufhältst. The Hindi Happy Holiday Season. Please klick nicht rein. Our channel and click the bell icon to be alerted of all our religious festivals. Ja, und inwieweit konfliktet das mit den religious values von den Leuten? You are pressured to celebrate holidays. Niemand, aber wirklich niemand pressured irgendwen, das zu feiern. Da ja, kann man ja, nicht sagen, insofern nee, ich hab halt, keinen Bock. Insofern halt, dass es halt omnipräsent ist, das ist ja schon wahr. Aber der zweite Teil ist ja Quatsch. Also, wieso konfliktet das? Es ist ja nicht irgendwie so, dass wir hier irgendwie, weiß ich nicht, Schweinefleisch Weihnachtstradition haben oder irgend sowas. Also, ja gut, da erinnert sich vielleicht immer alles problematisch ist, das ist doch klar. Das Poster, weißt du noch, dieses Poster mit dem Weihnachtsmann aus der Türkei, wo es hieß, hier fangen nichts mit dem Weihnachtsmann an, der ist haram und so. Nee, ne? Ja doch, doch, hatten wir im Stream nochmal irgendwann. Der Punkt mit der Musik ist ja auch hinfällig, weil auch jedem Christen geht die Weihnachtsmusik spätestens am zweiten Advent auf den Sack. Vor allem, wenn es sich um ein Lied von Wham handelt. Das ist vollkommen richtig. You can worship freely without fear of violence or threat. Okay. Sind nicht Christen irgendwie am stärksten verfolgt weltweit? Oder ist das eine weltweit Information? Schon. Wir reden ja hier über die bösen privilegierten USA eben. Da, ach so. Da werden Buddhisten ja oft mit Fackeln und Mistgabeln durch die Orte gejagt, habe ich schon gelesen. Von den, auf von den Einsatz bei PN, glaube ich, war es. Ah, okay. Ja, die Leute, das ist ganz schön Reaching hier. Also was mit irgendwelchen Bumper-Stickern, hätte ich noch nie irgendwie gehört. Das. Naja gut, nach 9-11 könnte ich mir schon vorstellen, dass du besser nicht mit dem Allah ist mein Beifahrer oder so Ding rumgefahren bist. Ja, wobei die Leute da ja aber auch total unwissend waren. Also das war ja sogar. Man muss halt auch überlegen, wir sprechen ja hier wieder außenrum sozusagen. Wir sprechen eigentlich nicht über die armen Buddhisten, die Shintoisten oder die Schamanisten, sondern wir sprechen über eine bestimmte Religion im Endeffekt. Und ja, das Problem ist, dass diese Religion sich halt in den letzten 20, 30 Jahren auch, oder im Namen dieser Religion wurden in den letzten 20, 30 Jahren einige hässliche Dinge verübt. Und dass dann das Wetter für diese Religion in anderen Gegenden der Welt, die vielleicht von diesen Angriffen betroffen waren, rauer wird, hat nichts mit White Privilege zu tun, sondern damit, was Menschen gemacht haben im Namen dieser Religion. Christian Privilege, meinst du? Ja, oder Christian Privilege, ja. Ist doch, glaube ich, austauschbar, nehme ich an. Ich denke, wer Christian ist, ist so eine Art White. Weil, ne? Natürlich. Nee. Jo. Wenn ich so mal diese amerikanischen schwarzen Chöre dagegen hatten, die immer so singen. So, wie heißt das denn immer? Gospels, genau. Das ist ja auch Christen. Übrigens, Gospel-Weihnachtsmusik ist sehr zu empfehlen. Das ist die einzige wirklich gute. Punkt 9 ist auch gut. If you are being tried in court, you can assume that the jury of your peers will share your faith and not hold that against you in waiting decisions. Entschuldigung, du bist in ein Land eingewandert oder deine Eltern. Und you know, also. Ist das nicht die Definition von Mistrial, wenn das rauskommt? Theoretisch ja, auf jeden Fall. Also, wenn da einer von denen hinterher zu der Zeitung sagt, ich habe den eingeknastet, weil der Muslim ist, dann ist, glaube ich, in Amerika. Relativ schnell hat der dann ein Problem. Ich habe übrigens die Tage 12 Angry Men gesehen. Oh, gut. Und hat mich an Twitter von heute erinnert. War das die deutsche oder die englische Fassung? Also den 12 Angry Men wahrscheinlich die amerikanische Fassung. Ne? Gibt ja auch eine deutsche Fassung, die ziemlich gut ist. Nee, die von Sidney Lumet, also die amerikanische Fassung. Hier mit Jack Klugman und Henry Fonda. Ja. Schon ein großartiger Film. Politicians can make decisions citing your faith without being as labeled as heretics or extremists. Ja, aber... Ich glaube, Mike Pence möchte gerade was sagen. Und ja, so sehr ich den nicht mag. Und die kommt... Komplette Linke hat sich auch beim Irakkrieg eingepisst, weil George Bush religiöse Referenzen gemacht hat. Also, weiß ich jetzt nicht. Also, das war nicht letztens auch jemand, der auch den Koran schwören konnte? Ja, also... Ja, und wobei, das finde ich tatsächlich wieder okay. Also, wenn wir schon erlauben, auf komische Bücher zu schwören, dann schon auf alle. Am liebsten wäre, wir würden es gar nicht tun. Wenn ich jemals Senator oder sowas werde, werde ich aufs Necronomicon schwören. Nicht auf Mickey Mouse oder so. Oh, also lustiges Taschenbuch, Ausgabe 1, ja. Ja, genau. Ja, aber ich denke mal, Disney schickt dir dann Cease and Desist. Dann nehme ich das Rezeptbuch von Oma, das hat noch nie enttäuscht. Die Webseite, aus der wir gerade vorlesen, heißt it's pronounced metrosexual.com. Woo! No, it's called the DSM 5 or 6 oder welchen Katalog wir jetzt auch immer haben. Ja, das ist auch noch die Fassung von 2014 hier, also August 2014, hallo? Ja. Da gehen ja schon was war es nochmal? 22. Da wurde der August Höllenschluck geöffnet, ich sag's euch. Wenn wir jetzt rausfinden, dass das eigentlich noch Satire ist, dann können wir uns alle deinstallieren. Your faith is accepted, supported at your workplace. Na klar, ich gehe da hin und sage, hallo, ich bin, was weiß ich, Christ. Und dann sagen die, ja super, komm rein, kriegst mehr Geld oder was. Was meinen die mit Support? Also ja, your faith schon. Is accepted and supported at your workplace. Nach den 10 Geboten kommt die Stelle, dass man 18 Silbertaler zahlen muss, wenn man eine Frau vergewaltigt und sie zur Strafe heiraten muss. Jetzt nenn mir mal einen amerikanischen Arbeitsplatz, bei dem das normal ist. Dass du deine Kollegin heiraten kannst, nachdem du sie vergewaltigt. Das steht nach den 10 Geboten direkt in der Bibel drin. Also Myra supported. Max Entertainment. Also, nein. Ja, also gerade in Deutschland gibt es das aber schon, dass du bei irgendwelchen Arbeitgebern da, wenn du verheiratet bist oder weiß ich nicht was, irgendwie... Ja, aber verheiratet ist ja, muss ja nicht christlich sein. Verheiratet kannst du auch beim Stand. Ja, aber auch sonst. Also, es gibt ja schon, es ist sogar bei C&A irgendwie so, dass sie die Leute da irgendwie fragen, wo die dazugehören und so. Echt? Ja, habe ich irgendwie mal gehört. Weiß ich aber nicht, ob das stimmt. Auch das klingt hoch illegal. Naja, wir sind hier in Deutschland. Also da kannst du so einiges erlauben, was das angeht. Aber das ist ja nicht für Deutschland geschrieben. Das ist ja für Amerika. Da gibt es ja eine vernünftige Trennung eigentlich von Staat und Kirche, die wir hier in Deutschland ja schon mal überhaupt nicht haben. Gut, in Amerika steht es auch nicht in der Verfassung, wie viele Leute ja immer denken. Aber... Das mit der Kirchensteuer ist ein ziemlich singuläres deutsches Ding, kann das sein? You can go anywhere and assume you will be surrounded by members of your faith. Ja, bist du denn doof? Ich meine, das gilt immer. dass das nicht überall für jeden so ist. Ich meine, wenn du halt dich einer, wenn du weißt ja, es gibt mehrere Glaubensrichtungen und wenn du dich einer anschließt, wird es immer einen Ort geben, an dem du eben nicht surrounded by members of your faith bist. Wie einfach, und, ich meine, wie einfach sollen wir es denn noch machen? Und der nächste Punkt, das kümmert, diese religiöse Symbolik, die tust du ja tragen, um dich aktiv von der Gruppe, die Hegemoniales abzuheben, also um zu präsentieren, dass du nicht Teil der Gruppe bist, trägst du dann ein religiöses Symbol. Wenn du das weglassen würdest, könntest du einfach sagen, ja, ich bin Christ, easy. Und dann hättest du keine Probleme mit irgendwas. Aber du würdest wahrscheinlich trotzdem Probleme geraten, weil sowas wie religiöse Symbolik oftmals nur vorgenommen ist für Leute, die einfach Streit suchen. Also, aber ja. Ich meine, es gibt wie viele verschiedene Versionen des christlichen Glaubens, die alle miteinander Streit mal gesucht haben und es teilweise immer noch tun. Ich glaube, das waren über 800. Sehr gut. Gründen wir auch eine Nische, das ist 801. Without special effort, your children will have a multitude of teachers who share your faith. Dann würde ich vielleicht eine Schule in Lahore oder in oder sonst wo vorschlagen. Also diese Leute sind Diversitätsfeinde, ne? Die mögen das nicht. Das ist wirklich sick. Ich meine, gut, das bezieht sich auf die USA, aber das sind ja die gleichen Forderungen, die hier auch gestellt werden. Ja, da muss man in Amerika ja auch unterscheiden zwischen den Großstädten und den etwas kleineren Städten. In kleineren Städten, okay, da ist die Religiosität noch ein bisschen weiter ausgeprägt. Aber gerade in großen Städten würde ich sagen, ein Großteil der Punkte stimmt so gesehen auch nicht mehr, weil das kennt man ja auch in Amerika, dass Leute sich halt auch rechtfertigen müssen. So, warum glaubst du denn an Gott? Bist doch doof. Hier die ganzen typischen atheistischen Talking Points. Ja, sonderlich logisch ist das ja auch nicht, ne? An ihn zum Gott zu glauben. Warum? Zeus bringt die Blitze. Demeter bringt den Frühling. Athena berät mich in Weisheitsfragen. Wo ist ich habe noch keine Athena Problem? Gesehen. Nur als Statue. Oder, ne? Solche Leute. Dann bist du ein Fantasie. Ja, ich meine, Mammon, ne? Mammon, was soll ich da sagen, ja? Ist alles sehr fantastisch. Und Dionysos. Eben. Wer noch nicht Dionysos Atem gespürt hat, weiß ja, das, also, ne? Oder meinst du, das mit dem Wein ist nur irgendeine billige chemische Reaktion? Ich will einen Schnitzel mit Dionysoße haben. Ja, vor allem Dionysos hat auch nach drei Tagen auf wieder auferstandenen Mythos, tralala, bla. Ja, aber der war nicht so tot, der war nur besoffen. Die da nicht mit Jesus. Der war nicht tot, der war besoffen. Genau, der tot war, ne? Okay. Seite. Außerdem hatten die damals Gewürzwein. Da war ein Haufen anderer Zeug drin. Da haben sie irgendwelche Pilze reingemacht und gesagt. Im archäologischen Park in Xanten gibt es so eine Kneipe, da gibt es Gewürzwein. Da haben wir 2-3 von gebechert und dann sind wir durch den archäologischen Park gewankt. Gewürzglühwein ist auch was ganz Gefährliches. Ja. Meinen die eigentlich mit diesem Faith, meinen die damit Feminismus? Hier steht in Event of a Divorce, the judge won't immediately grant custody of your children to your ex because of your faith. Also, wenn du dich scheiden lässt, dann gibt der Richter nicht deinem Partner direkt die Kinder. Das ist also so Quatsch, oder nicht? Naja, das ist ja auch kein Quatsch, weil das ist ja normal, das machen die ja. Aber es hat ja mit Christentum nichts zu tun, das hat ja mit Feminismus was zu tun. Vor allem, ich weiß es auch nicht so klar, gibt es einen Haufen Probleme im Rechtssystem etc. pp. Bei den Amis, aber als ob jetzt da der Richter wirklich da hockt und es an Religion festmacht. Ja, im Leben also, nicht. Also, ich habe einfach Probleme, mir das vorzustellen. Also, tja, aber was du gerade gesagt hast, rein theoretisch könnte man die Religion direkt mit einer anderen Ideologie wechseln und dann wird das alles wieder passen. Zum Beispiel, your faith is taught or offered as a course at most public institutions. Mm. Also your ideology. Ne? Zum Beispiel. Würde auch you can dismiss the idea that identifying with your ideology bears certain privileges. Genau. You can complain about your ideology being under attack without it being perceived as an attack on other ideologies. Mhm. Komisch. Ja, wer kein Feminist ist. Alles funktioniert. Der braucht dann auch Männerrechtler nicht angreifen. Tja, haben wir euch über euer christliches Privileg aufgeklärt. Auch wenn ihr Atheisten seid, habt ihr das auch, weil ihr auch mit euren Eltern unterm Weihnachtsbaum sitzt. Denkt immer dran. Och, Quanza, wirklich ja. Was über Quanza lernen? Ich weiß nicht. Ich meine, ist das eine Religion? Ich dränge doch auch niemanden in anderen Ländern auf, dass sie den Kram machen. Aber du Muslims celebrate Christmas. Also ich kenne mich null mit Quanza aus. Ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht. Ist es einfach auch ein Fest der Nächstenliebe? Ist Quanza nicht der Sidekick von Black Panther? Nein, das sind Heidenrituale. Weg mit den Heiden. Kein Quanza. Nee, also jetzt mal ehrlich. Also Feste der Nächstenliebe feiern ist doch wunderschön, soll jeder machen. Finde ich tatsächlich, also auch als nichtgläubiger Mensch, Weihnachten ist einfach. Das Konzept von einem Fest der Nächstenliebe ist einfach großartig. Quanza ist ein in den USA unter Afroamerikanern verbreitetes Fest, das in der Zeit vom 26. Dezember bis zum 1. Januar begangen wird. Es wurde vom Black Power-Aktivisten Maluana Karenga 1966 bis 1967 entwickelt. Ah, schön. Ja, also kryptokommunistische, was weiß ich. Also, okay, es ist also explizit als politisches Gegenkonzept. Die sieben Prinzipien alles, des was in den 60er, alles, was in den 60er Jahren passiert ist, ist Kryptokommunismus. Das war's, das ist nichts anderes passiert. Moment mal, die ersten Platten von Floyd sind doch auch aus den 60ern und Led Zeppelin und der ganze Kram. Das cool, kann doch kein Kryptokommunismus sein. Rote Gefahr. Doch. Die sieben Prinzipien des Quanza. Einigkeit, Streben nach und Erhaltung von Einigkeit in Familie, Gemeinschaft, Nation und Rasse. Ja, hört sich voll an, als wäre das so ein Nächstenliebe. Moment, was? Einigkeit. Die sieben Prinzipien des Quanza, Nguso Saba. Und da gibt es das erste, ist Umoja, Einigkeit, Streben nach Erhaltung von Einigkeit in Familie, Gemeinschaft, Nation und Rasse. Sind wir uns sicher, dass das in den 60ern und nicht in den 30ern geschrieben wurde? Kuji Chagulya, Selbstbestimmung, sich selbst definieren und für sich selbst sprechen. Ujima, Zusammenarbeit und Verantwortung, zur Eigenmachung und gemeinsame Lösung der Probleme von Mitmenschen. Das ist doch schon fast Nächstenliebe. Ujama, gemeinsames Wirtschaften, Aufbau und Aufrechterhaltung eigener Geschäfte, Läden und Unternehmen mit gemeinsamem Profit, Kryptokommunismus. Ja, genau, sag ich. Nia, doch. Zielstrebigkeit, sich selber Ziele setzen und sie mit der Gemeinschaft vereinbaren. Wie wäre es, sich selber Ziele setzen und sie erreichen? Kollektivismus. Kuumba, Kreativität, eigene Gemeinde schöner und nützlicher machen, als man sie geerbt hat. Warum helft ihr nicht den anderen Leuten? Warum nur eurer eigenen Gemeinde? Oh, jetzt wird's interessant. Imani, Glaube, mit ganzem Herzen an sein Volk, seine Eltern, Lehrer, Führer, die Gerechtigkeit und den Sieg seines Kampfes glauben. Oh, jetzt habe ich das, glaube ich, mit der falschen Stimme vorgelesen. Scheiße. Aber das steht da so drin. Ich lese aus dem Wikipedia-Artikel über Quanza vor. Ich bullshitte euch nicht. Mit ganzem Herzen an sein Volk, seine Eltern, Lehrer, Führer, die Gerechtigkeit und den Sieg seines Kampfes glauben. Ich weiß nicht. Ja, einer der Gründer meinte, dass Jesus psychotisch war und dass Weihnachten ein weißes Fest ist und deswegen braucht man ein Gegenfest. Hört sich halt einfach nur nach Kontorrevolution, Hauptsache alles kaputt machen, was wir vorgefunden haben, weil lol, die 60er und der KGB ist am Freewheeling. So. Das Fest wurde 66 vom amerikanischen Autor und Aktivisten der Black Power Bewegung Maluana Karenga entwickelt. Der Name ist ein Neologismus, der vom Swahili-Wort Quanza abgeleitet wurde, das Erster bedeutet. Es soll sich auf die ersten Früchte beziehen. Karenga wählte diesen ostafrikanischen Ausdruck, damit auf die Traditionen aus west- und südafrikanischen Erntefesten zu verweisen. Quanza ist in der nicht schwarzen US-amerikanischen Öffentlichkeit erst in den letzten Jahren bekannter geworden. Bla bla bla. Also ja, ist kein religiöses Fest, sondern praktisch eine Art ideologisches Fest. Quanza wurde bewusst in die Zeit des christlichen Weihnachtsfestes gelegt, um die panafrikanische Idee dem Christentum entgegenzustellen, das für Kolonisation und Sklaverei mitverantwortlich gemacht wird. Also ich kann komplett falsch liegen, aber gehören die afroamerikanische Community oder große Teile davon in den USA nicht zu den absoluten Hardcore-christlichsten Leuten, die auf dem Planeten so rumlaufen? Ja gut, aber ja, das hier, du hast ja hier jetzt jemanden, der das ändern möchte mit dem Fest. So ja, aber das hat ja offensichtlich nicht funktioniert, wenn der in den 60ern angefangen hat, also die immer nicht noch so richtig, dafür machen nee. Müssen. Ja, ja, Kulturmarxismus dauert eine Weile, bis er sich durchsetzt. Ausmalbücher hier. Oh yeah. Musst du die Kata noch schwarze, selber reinbringen. Schwarze Kerze. Green Candle. Green Candle. Da muss man sich einfach auch wirklich mal vor Augen führen, dass das halt wirklich eine totale Gehirngespinst ist, das, was sich irgendwer mal ausgedacht hat. Ja, also ja, ich meine, das hat ungefähr genauso viel. Preis, wir sind hier bei Quansa jetzt. Ja, ja. Das ist, also ich meine, da kann man auch das fliegende Spaghetti-Monster anbeten. Ja, das ist, glaube ich, sogar noch sinnvoller. Das Zeus hat meiner Kenntnis nach noch niemanden umgebracht. Genau. Beispiel. Es erinnert mich halt an Leute, die ein Tattoo gemacht haben für den Kult von Kekistani oder so. Ich meine, sorry, nein. So, dein Heiliger und Prophet, der darf einfach nicht irgendwie eine Generation vor dir gelebt haben. So, sorry, nein. Oder auch drei, nein. Also, ja, weißt du, und dann kriegst du es wieder in den Schulplan, Lehrplan. Ich, weißt du, ich keine Ahnung. Wortwörtlich, wahrscheinlich saß dann KGB-Agent mit denen zusammen und die haben den ganzen Abend rumgeguckt und gesoffen. Und dann haben sie gesagt, oh, lass mal eine Religion gründen. Und dann haben sie den Scheiß niedergeschrieben. Ich meine, nein. Ja, es ist, also es klingt auf jeden Fall wie eine Idee, die einem nach einem zu guten Abend kommt. Es klingt nach einer Idee, dessen Zeit endlich gekommen ist. Ja. Ja, das stimmt. Ja, Weihnachten, das ist ja Heiligabend, ne? Schon wieder politisch an Heiligabend, schon wieder nicht hingekriegt, verdammt. Tja. Dann natürlich Weihnachten direkt Islam, Islamophobie, was sonst? Dann natürlich auch wichtig, Antisemitismus zu Weihnachten. Antirassistische ja, Weihnachtsparty. Ich krieg einen Föhn. Mhm. Ja, da kommen wir gleich zu. Die antirassistische Weihnachtsparty. Ach, du kriegst einen Föhn zu Weihnachten, oder? Ich nehme an, ja. Geil. Was ist denn das ja. für ein Föhn, den du da kriegst? Whiteness and the Holiday. Alles ein ja, Föhn ja. am besten für meine CPU. Seeing Santa in black and white. Hilfe. Why is Santa Claus always white? Hilfe. Hilfe. Black Santa, ja, where so. You at? Genau. Santa Claus should not be a white man anymore. Könnt ihr eigentlich, macht doch was Eigenes, macht doch also, Sansa-Mann oder so. Ich bin dafür, die Marketingabteilung von Coca-Cola abzufackeln, aber das hat andere Gründe. Ja. Black Christmas. Yes, man. Black Christmas, jetzt im Kino mit Jacques Bougou und Sabine Lemaire. Das Schöne an so Religionen ist ja, und das trifft auf, glaube ich, alle möglichen, auch Klimareligionen und so zu, dass die ja immer retten wollen, obwohl man vielleicht gar nicht gerettet werden will. Ja, obwohl zum Beispiel, deswegen finde ich das Judentum ja relativ sympathisch, die wollen niemanden retten, die wollen nur ihr Ding machen. Die wollen auch niemanden drin haben und niemanden eben. Draus haben, das ist alles, das ist alles sehr problematisch. Dann natürlich als nächste Minderheitengruppe müssen natürlich die Latinos noch beglückt werden, deswegen Los Tres Reyes Magos. Ich also bin ganz massiv. Ja. Ich bin ganz massiv dafür, dass man diese Art Artikel mal in so einem mexikanischen Hardcore-christlichen Dorf rumträgt und dann mal schauen, wie weit du kommst. Wenn du Glück hast, nimmt dich der nächste Drogenbaron auf. Genau. Ich meine, dass Latinx-People nicht irgendwie christlich sind oder sowas, ist ja wohl klar. Ja, das hat man noch nie ja. gesehen. Irgendjemanden, nee. Der Spanisch spricht oder Portugiesisch und dann auch noch christlich-religiös ist? Nee. Ist fast so, als wenn der Papst mal eine Linie auf die Welt gemalt hätte. No. Stimmt, Mann? Der Salaratus sagt den schwarzen Piet in Holland, den wollen sie dann wieder nicht. Ich verstehe das auch den nicht. Black Pete, ja. ja. Mental Health and the Holidays, ja. Ja, gut, ne? Why we get depressed at the holidays and how to deal. Oder auch 10 Tipps, die man besser nicht befolgen sollte. 11 Tipps for avoiding holiday depression triggers. Okay, ja. Ja, ich meine, man muss ja nicht unbedingt auf Weihnachten stehen, aber man muss es anderen Leuten ja auch nicht unbedingt vermiesen. Ja, eben, also. Das finde ich ja das Ätzende. Das fand ich auch so ätzend an der ja. Geschichte, dass sie den Weihnachtsbaum da in Berlin angegriffen haben. Klar, natürlich ist es schlimmer, wenn man einen Ambulanzwagen aufhält. Aber ich finde halt gerade dieser gestreckte Mittelfinger in die Gesichter der Menschen da draußen, die jetzt mal 3 Tage irgendwie Familie sehen und mal Ruhe haben und vor dem ganzen Scheißdreck, denen jetzt noch vorm Fest den Stinkefinger zu zeigen, finde ich sowas von unnötig und polarisierend und die Stimmung nur weiter kaputt machen. Genau, das ist echt traurig. Spalterei. Ja, wobei, das hört sich halt auch wieder typisch nach Melonen an. Ich meine, außen grün, innen rot, Hauptsache kaputt machen, was funktioniert und gut ist. Das wissen wir doch jetzt. Also, ich meine, dass Fridays for Future seit längerer Zeit jetzt hart kommunistische Botschaften sendet und so und intersektional bis zum Arsch ist und so, die sind natürlich. Fridays for Future gibt es überhaupt nicht mehr, oder? Doch. Keine Ahnung. Fridays for Futures ist kein eingetragener Verein und daher existieren die nicht. Genau, genau, jetzt geht das wieder los. Sind die eine GmbH oder wie? Die Weihnachtselfen sind kein eingetragener Verein und deswegen existieren sie nicht. So. Jetzt reicht's. Ja, also ich schicke meine ganze Post an den Nordpol. ja, also hier Hells an Feiertagen konnten leider nicht gefunden werden. Also wir können uns nicht informieren. Keine Gesundheit über die Feiertage. Schickt einfach den Nazi-Onkel nach Hause. Ihr wisst doch, wie es geht. Der Salaratus hatte vorhin im Chat auch schon die Idee, einen Nazi-Onkel-Service zu Weihnachten anzubieten. Ich guck mal hier auch wieder. Und dann redet eine halbe Stunde über einen großen Austausch. Guck mal, Black Mental Health is different from White Mental Health. Ja. Weiß ich nicht. Ja, Moment. Es hört sich jetzt erstmal so nach einem Race Realism Argument an. Also, August 2015. Ja, sehr gut. Und auch noch ein Big Stink. Big Stink. Ja, und diese Waveform sieht auch irgendwie komisch aus. Gleichförmig, als ob da jemand den Artikel vorliest und es kommt nur so ein Nein, es ist jemand, der als Thinkers on Mental Health. Nein, da macht jemand Beatbox ASMR. Achso, ja, sowas. Oder immer ein Stück Musik zwischendurch als Abtrennung oder so zwischen den Sätzen. Mich so auch interessieren. Mental illness is not one size fits all. Ich meine, allein bei dem Satz dreht schon jeder durch, der sich mit dem Thema irgendwie beschäftigt hat. Sorry. So ein Nichtsatz. Die haben individuelle psychische Probleme. Das habe ich ja noch nie gehört. Na gut, also ich meine, wir machen es darüber lustig, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es in sozialen Brennpunkten so viele nicht-binäre Personen gibt. Also meinst du, das ist eine Wohlstandskrankheit? Ja. It has been 150 years since slavery ended and it still travels like an unceasing wave throughout the country. Nein, eigentlich nicht. Also not, not only are the scars of slavery passed down through culture, they may be genetic manifestations too. Genetic. Habt ihr irgendeine Ahnung, wie sowas funktioniert? So mit Genen und Mutationen und dem ganzen Scheißdreck. Ach du meine Güte. Focus is primarily on race and gender. Super. Voll Profi. Jo. Wir machen keine One size fits all und deswegen teilen wir alle Leute direkt mal in 2 Kategorien. Zwei passen ja viel besser als eine. Ne? Das ist richtig. Two size fits all oder so. Double and ain't buck. Self-suppression. Ah, die unterdrücken sich quasi selber. Das ist schlau. Ja, das ist normal. Also, ja. Das ist outsourced whiteness. Also. Die werden mit Whiteness-Strahlern in ihren Wänden bestrahlt, bis sie selber white sind. How to have an anti-racist Christmas party. How to have an anti-racist Christmas party. Ja, hier. Don't invite whites. Genau. Blackface only. Wartet, wartet, wartet. Das Beste ist der Artikel rechts oben, direkt der erste. Why Blue Waters are switching to red in Florida. Das passt perfekt zusammen. Ja, stimmt eigentlich. Wegen solchen Artikeln. Guckt es euch an. Ja, also das ist auch ein kritischer Artikel von einem geschrieben, der hat auf seiner Arbeits-E-Mail hat er von einem Experten eine Liste und eine Checkliste gesendet gekriegt, die hier leider nicht drin steht. Tipps for more inclusive workplace parties this holiday season. Also wenn schon mal nicht Weihnachten oder Christmas da steht, sondern holiday season, weiß man schon, in welche Richtung das geht. Aber es gibt natürlich kein War on Christmas, ne? Auf gar keinen Fall. Ja, im Endeffekt geht es nur darum, ja, genau. Herr Sandy. Okay. Er hat einen Anruf bekommen von der One of the Country's Leading DEI and Anti-Racism Experts. Das ist natürlich, da würde ich aber auch sofort nachfragen. Ja. Workplaces should be aware of the myriad of holidays and focus on calling these end-of-year celebrations, including not having themed parties that point to one holiday over the other. Also zum Beispiel Kwanzaa sollte man gleichberechtigt feiern, wahrscheinlich. Darf ich kurz darauf hinweisen, weil das Year-End-Partys und so, ne, Jahresend-Flügelfigur, sage ich dazu nur. So hießen ja die kleinen Engelchen in der DDR angeblich. Ne? Jahresend-Flügelfigur. Da gehen wir hin, wenn wir so weitermachen. Tja, ja. Ja, also der Autor, der regt sich einfach nur darüber auf, dass da halt Leute mit Geld verdienen auf der einen Seite und andererseits die Leute das auch wirklich glauben und umsetzen, weil warum soll man dann überhaupt noch eine Weihnachtsfeier machen, wenn es keine Weihnachtsfeier mehr ist? Ja, dann kann man auch einfach ein Betriebsfest machen oder sowas. Ja, wie gesagt, leider habe ich die Checkliste nicht gefunden. Ich habe ein bisschen weiter gegoogelt, aber ich sagen wir es mal so, wir haben ja gerade schon ein paar Punkte gesehen, worauf man achten soll. Ne? Also Mental Health, da soll man drauf achten. In dem Text sind so ein paar Bruchstücke, die fasse ich jetzt einfach mal zusammen. Man soll nicht zu feierwütig sein, weil es könnte ja Leute geben, die Weihnachten nicht mögen oder die sich von dem religiösen Aspekt gestört fühlen oder die eine andere Religion haben. Deswegen, man darf zwar feiern, aber man darf nicht zu viel gute Laune haben, weil andere Leute können sich dadurch gestört fühlen. Dann, man soll halt darauf achten, dass man nicht stereotype Figuren benutzt, wie den Weihnachtsmann, weil der ja immer als Weißer dargestellt wird. Oder Engelfiguren soll man auch nicht darstellen, weil das sind ja auch meistens weiße Frauen, die da dargestellt werden. Man soll Sachen vermeiden, wie Bilder von Weihnachtsbäumen oder sowas zu zeigen, weil das einfach ja auch in nicht allen Teilen der Welt Weihnachtsbäume wachsen. Also das fand ich sehr, sehr interessant. Was soll man dann sonst machen? Ich meine, es bleibt halt auch langsam nichts mehr über. Ne? Oder, ja, also das ist der Punkt. Im Endeffekt bleibt gar nichts mehr über an der ganzen Weihnachtsfeier. Und dann kann man es auch einfach nur Insert Name hier Party nennen. Ein Zuschauer hatte mir ein schönes Bild geschickt von der Krippe, wo alle Figuren sind nur so Holzklötze. Alle gleich lang, alle gleich groß und steht dann halt drauf, wer was ist. Einfach nur so ein, ja. So ein aber einfacher, rechteckiger Klotz, da steht dann Jesus drauf oder Schaf. Die sind dann aber auch gelabelt. Die sind auch gelabelt. Und wer sagt überhaupt, dass Jesus sich nicht als Frau identifiziert hat? Und wenn ja, das kannst du ja in dieses Stück Holz, kannst du ja alles, du kannst ja praktisch selber gedanklich dann deinen Jesus schnitzen daraus. Und wenn wir biblisch akkurate Engel aufstellen, dann beschwert sich auch wieder jeder. So viele Augen, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Ich wäre dafür, dass alle Engel in Zukunft von Alan Rickman gespielt werden. Das ist eigentlich der coolste Engel, der mir so einfällt. Oh, ja, fand ich auch. Also meine Tochter hat gesagt, bei biblisch akkuraten Engeln, kein Wunder, sind die so hässlich und sagen, fürchte dich nicht. Also, das war ihre Antwort. Deswegen sagen die immer, fürchtet euch nicht. Aber ja, genau. Wir wissen, ja, aber dass schon hässlich. Bei Hesekiel die Räder in den Rädern erwähnt wurden und dass auch dort Flugmaschinen. Ach ne. Tja. Ja, auf jeden Fall eine antirassistische Christmas-Party könnt ihr haben oder ihr könnt es auch einfach lassen und keine Party machen. Das ist eigentlich im Endeffekt die Zusammenfassung. Und wer sich wirklich, ich meine, ich muss jetzt mal wirklich fragen, kennt ihr in eurem Umfeld Leute, die sich gestört fühlen durch Weihnachten, wenn andere Leute Weihnachten feiern oder die einfach sagen, das ist nichts für mich? Jetzt mal abgesehen von der Weihnachtsmusik. Also ich kenne Leute, bei denen halt regelmäßig Winterdepression kickt. Mhm. Und die dann generell nicht so gut drauf sind. Das hat aber nichts mit Weihnachten zu tun. Und das ist auch schwierig für die. Aber naja, ich sag mal so, alle, die ich kenne, geben sich eigentlich Weihnachten Mühe, das halt nicht zu zeigen, weil die halt auch wollen, dass die anderen ein schönes Fest haben. Das ist, und das halt ist bei mir in der Familie tatsächlich nicht der Fall. Also. Man will ja nicht den anderen Leuten die Laune vermiesen. So sehe ich das. Eben, also die Leute, die meisten, die ich kenne, feiern jetzt nicht so intensiv für sich selber. Aber jeder, der ich kenne, geht halt zu seiner Familie im Zweifelsfall oder ähnliches. Es gibt ja immer noch halt eine ältere Generation über uns oder vielleicht sogar noch zwei, wenn die Leute Glück haben, die halt noch ganz anders in diesen Ritualen drin sind. Und ich sehe es ja auch bei den Leuten, die Kinder haben, die leben dieses Ritual ja auch weiter, obwohl sie im Endeffekt mit der religiösen Geschichte nicht mehr so viel am Hut haben. Aber es ist halt einfach eine Gewohnheit, denke ich, bei vielen. Und das ist auch halt dieses, was ich eben gesagt habe, man hat halt mal 3 Tage Zeit, um mal durchzuatmen. Da spielt sicher auch das rein, was Tobi gerade meinte mit der Winterdepression, dass man da mal einen Break hat von dem ganzen Hustle. Und also ich glaube, das hat sich von dem Religiösen ein Stück weit abgelöst in den letzten Generationen einfach. Aber die Leute mögen immer noch dieses Gefühl. Und warum sollte man ihnen das kaputt machen mit so einem Mist halt? Tja, also ich weiß es nicht. Eine Sache, die auch vorgeschlagen wurde bei dem Anti-Racist Christmas Party, dass man Vorträge halten soll über Leute, die halt, man soll quasi auf der Weihnachtsparty Awareness schaffen für andere Religionen und für Leute, die nichts mit Weihnachten anfangen können. Also quasi wie die Unterrichtsmaterialien, die wir vorher hatten. Das ist eine tolle Party, wenn da erstmal ein Vortrag gehalten wird, so, ja, Christmas so white und wir müssen an die anderen Leute denken und Ja, also anstatt, dass sie den Leuten das mal einbläuen, dass ja diese ganzen Weltreligionen, die sind ja auch gar nicht festgelegt auf eine Rasse. Mhm. Also klar, die Sachen wurden natürlich irgendwo geprägt in dem europäischen Raum, aber ja, das heißt ja alles nichts. Also selbst das ist ja eigentlich Quatsch. Christentum war ja auch die erste Massenbewegung, also die erste, also großflächige Massenbewegung durch das Abtrennen an das Ethnische, was im Judentum ja vorhanden war. Also du meinst mit dem, wie heißt es nochmal, mit der Taufe? Und es gibt ja, wenn wir jetzt mal zum Beispiel nach Japan schauen, da gibt es ja auch einen extremen Kult um Weihnachten, obwohl, was weiß ich, 90% der Menschen da überhaupt keine religiösen Wurzeln Richtung Weihnachten haben. Und dieser aber sie feiern es trotzdem gerne. Dieser japanische Weihnachtskult ist, also als Europäer, das ist wirklich hervorragend ulkig anzugucken. Ja. Das ist, das, da machst du dir kein Bild. Ich möchte übrigens sagen, White Christmas ist ein gutes Lied. Sollte sich jeder anhören. Und ansonsten hatten wir das, glaube ich, das letzte Mal 2010, also ich weiß nicht, wo das hin ist. Ja, ja. Ja, hier haben wir einen Artikel, White Christmas, White Santas, White Privilege von einer, die heißt zwar nicht Karen, aber könnte auch Karen heißen, Martha Pitts. Wenn du ein bisschen runterscrollst, da siehst du das Bild von Kente Klaus. Kennt ihr Kente Klaus? Ja, Sekunde, vorher sagt uns Ewe nochmal, wer hat Miss Magazin bezahlt, CIA oder FBI? CIA. Hervorragend. Ich meine, da unten steht auch More than a Magazine, a Movement, of course. Also, the Brennan Center for Justice, ne? Ja. Women and Democracy. Ja, und hier sehen wir ein Foto von Kente Klaus. Das ist der African American Center. Also es gibt einen schwarzen Weihnachtsmann. Und kann er nicht, wenn jetzt ein schwarzer Mann einfach sich als Weihnachtsmann verkleidet, ist es dann so unrealistisch, oder? Das ist doch Quatsch. Oh, Cultural Appropriation. Hilfe. Hilfe, mein Weihnachten. Heute, es gibt kein Grundrecht auf Weihnachten. Weihnachten ist nur, wenn der Staat es macht. Du. Tja. Habt ihr Russen überhaupt Weihnachten? Ja, haben wir, aber es ist im Januar, also frag nicht. Das passt, unsere Weihnachtsfeier vom Sportverein ist auch im Januar. Alles gut. Sportverein. Macht ihr gemeinsame Sache mit den Russen? Orthodoxe. Ja, genau. Das weiß ich nicht, das muss ich noch nachfragen. Der Kinte Klaus, KKK. Ja, aber genauso funktioniert Subversion. Also genauso funktioniert Subversion. Ah, hier, dein Sportverein, der ist kryptorussisch und ja. Der braucht Weihnachtssensibilisierungstraining. Wenn Stalin betrunken war, hat er Tomaten auf seine Gäste geworfen. Das sollten wir wieder einführen. Das ist eine schöne Weihnachtstradition. Und Stalin hat nach dem Zweiten Weltkrieg geworfen. Der hat nach dem Zweiten Weltkrieg 2 Jahre lang so viel gesoffen, dass alle seine Associates dick geworden sind. Und die haben dann von 12 Uhr bis um 6 Uhr morgens immer ein Essen gehabt. Und davor haben sie 2 Filme geguckt und Stalin hat keinen Film erlaubt, den er selber nicht gesehen hat. Es hört sich irgendwie nach Cartman an, wenn er an der Macht kommt. Ich keine Ahnung. Ja, ja. Das ist so schön, das ihr dürft keinen Film gucken, den ich nicht mag. So, keine Ahnung. Und dann eine Tomate auf dich werfen. Also, seine Leute mussten die Raumtemperatur erraten und wenn sie dann 3 Grad weg waren, mussten sie 3 Kurze trinken. Also, ja. Tja, Josef Cartman, ja. Ja, also in dem Artikel geht es um eine Mutter, die halt von ihrem Kind getriggert wurde, weil das Kind es nicht seltsam fand, dass der Weihnachtsmann weiß ist, also kaukasisch ist. Und das konnte sie nicht akzeptieren. I had to lay the smack as a feminist mom who actively engages in anti-racist, anti-bias parenting. Also sie hat ihr Kind erstmal beiseite genommen und hatte erstmal die Leviten gelesen. As best I could. I told her that Santa can be whatever color you want him to be. At the same time, how could I blame my child? White men dressed as Santa sit stoically at malls, while white parents get their white babies to sit on Santa's lap. White plastic and porcelain angel women sit on shelves waiting to top off trees. Und ja, die hat sich erstmal ihr Kind geschnappt, hat erstmal gesagt, so nein, nein, nein, das kann gar nicht sein, dass du denkst, dass Santa Claus nur weiß ist. Und dann kam halt als Antwort, ja, es ist halt in der Schule, haben wir das so gemacht. Und dann hat sie erstmal einen bösen Brief an die Lehrerin geschrieben und hat da erstmal alles gewendet. Au contraire, mon frère, schreibt sie, nee, nee, nee. Why don't you just let your daughter be? Kids don't see color. Au contraire, mon frère. Noticing skin color is not a sign of prejudice behavior, nor does it cause prejudice. But children are very much aware of the societal bias against darker skin. Ja, genau. Also Kinder sehen das nicht, aber sie verstehen, dass es da ein Bias gibt. Okay? All I wanted was a choice for the kids in class. Black, brown, purple, red. Especially if many of them, like my daughter, have skin tones much closer to the brown crayon than the peach crayon. Ich möchte einen Zehner wetten, dass der Weihnachtsmann der Hausmeister war. Warum nicht? Ja. Und ja gut, dann hat sie sich erstmal beim Lehrer beschwert und hat dann die Antworten durchexerziert. Erstmal hat die Lehrerin gesagt, I'm not that kind of a person. So, ja, also irgendwie Rassist oder so. Würde ich jetzt mal ganz kurz nachfragen, dieses Konzept von wegen dem rassistischen White und dem rassistischen Black, die wurden doch auch deswegen groß geschrieben, weil die halt ein Konzept darstellen sollen und nicht nur eine weiße und eine schwarze Farbe. Davon ist nichts übrig geblieben. Gar nichts, ne? Warum auch? Frage ich mal so. Aber es ist auch klar, dass es so kommen würde. War auch von vornherein klar, als man versucht hat, diese komische Definition da zu verbreiten. Ich meine, Jesus-Bilder in Asien sind asiatisch. Ja, das auch. Jesus-Bilder in Afrika sind afrikanisch. Ja. Santa Claus im westlichen europäischen Bereich ist halt weiß gewesen in der Vergangenheit und wird halt immer noch so durchgesetzt. Und where is the problem? Wie jede Ideologie macht mit Jesus das, was sie gerade braucht. Wie der war zu einer bestimmten deutschen Zeit blond und blauäugig. Sowas. Das finde ich wirklich krass überraschend, dass Religion für politische Zwecke missbraucht wird. Nachrichten um 11. Ja, also ich finde, Weihnachtsmann sollte in der Gesellschaft so gezeigt werden als ein zehndimensionales Wesen. Der Weihnachtsmann soll markengetreu nur noch mit einer Coca-Cola flirten. Der Weihnachtsmann darf nur noch Koks verschenken. Das wäre auch noch was. Tja, ja. Ah, und hier haben wir noch einen anderen Text, der ist auch sehr slated, sage ich jetzt einfach mal. Von Tim Wise und ja, der rantet einfach total über Weihnachten und ich habe mir leider, meine Notizen haben leider hier nicht funktioniert, deswegen. Der Typ heißt schon Wise, ja, also Weiß, ja? Wenn man es lautsprachlich. Ja, das nennt, Schöne ist, das Ganze ist auch von der Webseite racism.org. Mhm. Ganz fantastisch. Tja. Mal, wo ist das? RJN Ausrufezeichen 2019 Ohio Reports. Whitest Law School. 2004 Whitest Law School. Ihr seid da echt nicht mehr ganz dicht. Hm. Tja. Ach, doof, dass ich die Sachen nicht underlined habe. Jedenfalls hier stehen schon ein paar krasse Klopper drin irgendwie. Price, willst du mir damit sagen, der Weihnachtsmann hat deine Hausaufgaben gefressen? Ja, hat er. Buy American, be American, shop till you drop and remember, this is what it means to be a patriot. Genau. Also erstmal sagt er hier, ihr müsst einkaufen gehen und das kritisiert er nicht mehr so sehr, sondern er kritisiert halt die ganze andere Symbolik. Ja, Holiday Symbolism replicates notions of whiteness as rightness and acts to reinforce, however subtly, racial supremacism. Yet the full force of this process never really hit me until last week. Und dann erzählt er, erstmal, you know Santa, right? The big white guy who only works one day a year and yet no one calls him lazy. The big white guy who exploits elfin labor in a sweatshop for no pay, what? While his wife does all the housework, and yet no one calls him a slave master. The big white guy who invades millions of homes on Christmas Eve, and yet no one arrests him for breaking and entering. Yeah, that one. So, das ist, dann ja, sagt er natürlich, kreativ. If Santa were black, there is little question he would have been shot dead years ago. Das Problem ist halt, dass der meistens Idee. Sachen bringt. Ja, und die Leute, die erschossen werden, wollen meistens Sachen mitnehmen. Und die doch das ganze Jahr in seinem Workshop gebaut werden, oder nicht? Du weißt ja nicht, ob das, was er mitbringt, vielleicht aus dem Haus vorher stammt. Die Elfen sind doch auch weiß, oder? Dieses Jahr ist er selbst dann willkommen, wenn die Kinder unartig waren und Kohlen kriegen. Ja, Kohlen? Du kannst gerade nichts Besseres kriegen als Kohle. Ja. Ja. Cool, naja, das Atom. Aber das wollen wir ja nicht mehr. Ach so, ein bisschen Uran im Ärmel. Ein paar Atome. Wann läuft Weihnachten bei Hauptstadt? Das läuft doch bestimmt heute Abend irgendwo. Ein bisschen schweres Wasser rausstellen. Santa. Wenn wir jetzt einen Fehler gemacht haben, macht es bumm und alle Kühe fallen um. Ja, scheinbar hat der Autor des Artikels hier noch nie den Film Fat Man mit Mel Gibson gesehen. Jetzt wusste er, dass da das ganze Jahr über gearbeitet wird. Naja. Die einzigen Weihnachtsfilme, die ich mir angucke, heißen Die Hard. Das ist auch ein guter Weihnachtsfilm, ja. Ich bin mir relativ sicher, die Ambulanz, die wir vorhin gesehen haben, war auf dem Weg zum Nakatomi Plaza. In dem Film Die Hard ging es aber darum, dass die Frau in der Großstadt lebt und zu viel arbeitet und 100 Stunden macht. Also. Das ist nicht mehr ernsthaft? Progressiv, meinst du, ja. Ja, genau. Ja, aber die war doch genau das, was die Progressiven wollen. Das war doch hier eine Dame im APA-Management und die Entscheidungen getroffen hat und Millionen bewegt und so. Ist doch eine top ja, feministische Figur, die es alleine geschafft hat, ohne ihren komischen Polizisten. Du hast die Leute, die sagen, frohe Weihnachten ist am 24. Das die Leute, die sagen, frohe Weihnachten ist am 25. Das die Leute, die vernünftig sind, die sagen, frohe Weihnachten ist, wenn Hans Gruber vom Hochhaus fällt. Ja. Zum zweiten Mal heute schon Alan Rickman. Möge er von irgendwoher, wo es ihm gefällt, milde auf uns herabblicken. Ist echt eine Schande, dass der Mann nicht mehr bei uns ist. Aber letztens irgendwo hat jemand so ein Zusammenschnitt von seinen besten Rollen auf YouTube gestellt. Da sind mir fast die Augen feucht geworden. Das ist echt eine Schande. So ein guter Mann. Ja, tja. Wahrscheinlich würde er heutzutage bei Twitter auch lauter Quatsch posten. Von daher. Ist wahrscheinlich weiß ich besser. Nicht. War das jemals so jemand, der sich in der Öffentlichkeit groß geäußert hat? Habe ich nee, nicht so aber wahrgenommen. Das ist ja eigentlich heutzutage bei den ganzen Leuten so. Irgendwie. Ja, aber es gibt ja, guck mal, die Woche kam ja ein ziemlich interessanter Tweet zum Beispiel von Tim Robbins, der gesagt hat, ich hätte nie gedacht, dass wir nochmal irgendwie so weit zurückfallen und ich habe auch noch mitgemacht und habe Leute beschimpft, weil sie sich nicht impfen lassen wollten, habe sie ausgegrenzt und bin bei dem Tribalismus mitgelaufen und das tut mir sehr leid. Und das muss ich sagen, freut mich dann doch auch lieber. Also kann natürlich auch Krokodilstränen oder irgendwas sein, aber eigentlich, also momentan ist nicht eine Stimmung, die jemanden dazu zwingt, sowas zu sagen. Und wenn jemand ja, dann irgendwie richtig, nachdenkt ja. und sagt sowas, muss ich dann doch auch sagen, okay, finde ich gut, dass es jemand thematisiert und man muss nicht immer weghören, wenn Leute irgendwie aus dem Showbusiness was sagen. Nee, weghören braucht man nicht. Ich meine ja nur, dass ganz, bei ganz vielen diese Social-Media-Präsenzen ziemlich ja, schlimm sind, weil es immer nur so das ist, wo deren Publicists denen wahrscheinlich gerade sagen, dass das irgendwie so das jetzige zeitgeistige Ding ist und man sich dahinter stellen muss oder so. Und die Leute selber haben ja kaum Ahnung. Also wie Ricky Gervais ja gemeint hat, die meisten von euch haben weniger Zeit in der Schule verbracht als Greta Thunberg, von daher. Ja. Diese Rede ist ein Guilty Pleasure von mir. Ich schaue mir die alle paar Monate mal an. Ja, das nordet einen ein, wenn man wieder denkt. Das ist großartig. Hollywood ist ja doch gar nicht so, warte mal, Ricky Gervais. Tja, um auf den Artikel nochmal zurückzukommen, er redet halt weiter, wie absurd es ist, dass Jesus als Weißer dargestellt wird. Wie Elbe es ja vorhin schon gesagt hat, so ja, gut, ich meine, irgendwelche Leute benutzen die Religion halt, um ihr Volk einzunorden und popularistisch tätig zu sein, wie du gesagt hast. Ne? Auf einmal war er blond und blauäugig im Dritten Reich. Ne? Und Propaganda. Aber das ist doch kein Wunder. Diese Religion mag ja da entstanden sein. Aber da waren ja zu der Zeit noch Leute, die diese Religion gar nicht so gut fanden. Und haben gesagt, verpisst euch. Und dann ist diese Religion gewandert, bis sie in Rom angekommen ist. Genau. Und die ganze Niederlegung, Verschriftlichung und Verknöcherung dieses Apparats hat in Rom stattgefunden. Und Rom liegt nun mal in Europa. Und klar, dass das ein eurozentrischer Glaube dann wird, wenn der in Europa praktisch geschaffen wird. Jahrhundertelang waren im Endeffekt nur weiße Männer daran beteiligt, wenn man das mal so sagen will. Und da stimmt es halt dann mal wirklich, weil es halt die Mönche waren, diesen ganzen Kram zu schreiben und zu entwerfen und zu malen und hast du nicht gesehen. Ja, kein Wunder, dass die Leute so aussehen. Ich meine, das ist doch genau das auch, was die Frage nach Repräsentation in der Kultur ständig sagt. Ich will Leute sehen, die so aussehen wie ich. Ja, das haben sich die Mönche im Mittelalter halt auch gedacht. Mhm. So einfach wird ein Schuh draus. Da muss man überhaupt nicht eine Verschwörung oder strukturellen Rassismus reininterpretieren. Wie blöd kann man sein? Ja, gerade mit Religion wird es. Aber Struktur ist in dir und um dich herum. Aber Struktur ist in euch und um euch herum. Dass die Galaxie es im Innersten zusammenhält, oder was? Du hast ja einen Haufen Privilegien, wenn du es dir leisten kannst, keine Struktur überall zu sehen. Das ist ja auch erstmal ein Privileg, mit dem man reingeboren werden muss. Also. Ja, das nennt man kritisches Denken. Wir sind in Deutschland, Struktur ist aus. Mhm. Ja, und genau da, wo du jetzt hingescrollt hast, das ist auch eine interessante Sache. Und nicht zu vergessen, nach biblischem Kanon, wenn Jesus, als Jesus geboren wurde, hat Herod ihn suchen lassen, um ihn zu töten als Kleinkind. To hide the Christ child, his family absconded with him to Egypt. Also da sind die halt woanders hingegangen, um dem zu entfliehen. Dieser Herodes, war der weiß? Tja, aber lustig, aber hier. to Egypt. And if there's one thing we can be absolutely sure of, if it's that one would not have been likely to try hiding an Aryan baby, also ein arisches Baby, klar, with his family in pre-Arab Egypt, of all places. Naja, ich meine, es ist ja nicht so, dass der gute Moses, der dahin geschleppt worden ist nach Ägypten und da sogar angeblich Prinz und halber König geworden ist, bevor er mit den Leuten wieder zurückgelaufen ist. Und dann Prinz und halben König umbringen hat lassen von seinem Papa. Ja, nur, aber ich meine, irgendwie, also, entscheidet euch, ob, oder lest halt alles, bevor ihr irgendwie den Mund aufmacht. Aber fangt doch nicht mit so dummen Ideen an, wie dass man in Ägypten als Mensch aus Judäa nicht untertauchen kann. Das ist so, if Jesus had been white, oh mein Gott. Ich finde auch, klar, die Message, die ein Hippie vor 2000 Jahren vertreten hat, die hängt auch definitiv von seiner Hautfarbe ab. Natürlich. Also, hätte ihm ja keiner zugehört, ne? Das ist richtig. Sonst hätten die irgendwas Dämliches mit dem gemacht. Die hätten ihn wahrscheinlich umgebracht. Moment mal. Vor 2000 Jahren waren die Menschen nicht mehr weit genug entwickelt, um den Himmel als blau wahrzunehmen. Also ich keine Ahnung. Also dieser Jesus, den ich kenne, der hätte eine Peitsche genommen und sie ihnen in die Fresse gehauen. Das hätte er getan. Heavy Metal Jesus, ja. Das christliche. Ja, kennt ihr hier UHF, Sender mit beschränkter Haftung, den alten Film von Weird Al Yankovic? Da gibt es auch irgendwie Gandhi 2. Also Gandhi mit so zwei Gatling Guns. Sowas könnte man mit Jesus auch machen. Das christliche Privileg, durch eine der grausamsten Hinrichtungsmethoden aller Zeiten umzukommen. Ja, manche würden sich fragen, worauf willst du überhaupt hinaus? Ja, genau. Das christliche Privileg, in Arenen von Löwen aufgefressen zu werden. Ja, ja. Hm. Ja, ja, ja. Christian Privilege. Ja, und der Weise aus dem Morgenland, der Tim Weise, Tim Weiss, Nase Weiß, der schließt halt so, ja, natürlich, es wird im Endeffekt White Supremacy perpetuiert, dadurch, dass halt die göttlichen Darstellungen immer weiße Leute sind. Ne? Das ist der einzige Grund, dass White Supremacy impliziert wird. Und ja. Und man sollte da, und natürlich gegen Frauen ist es auch. Ne? Not to mention the sexist aspect of the male sky god imagery, of course. Ja. Da, deswegen, take that Swedish looking angel off the top of your tree. For God's sake. Würde ich ja auch gerne mal von dem Tim Weiss einen Artikel darüber hören, wie Allah männlich ist und wie scheiße das ist. Das würde ich auch gerne mal lesen. Ja, oder? Ja, ja. Ich dachte, Allah ist gay. Dann muss er männlich sein. Ich weiß nur, dass er groß ist. Darauf kann man sich einigen. Ich dachte, Sally ist gay. Hatte der nicht eine Freundin? Eben ist wie die unbedarfte Person am Weihnachtstisch, die einfach mal fragt. Der perfekte Nazi-Onkel. Nein, schlimmer. Warte. Wie hieß die Ideologie von Dugin nochmal? Nationalsozialismus. Ja, genau. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und es entwickelt sich dann irgendwann in katholischen Nationalbolschewismus. Ja, genau. Mit katholischer Unterströmung. Warum nicht gleich intersektionalen Nationalbolschewismus? Ja, wie viele Divisionen hat der Papst? Kimberly Crenshaw. Ja. Warte mal, ein Papst durch noch einen Papst. Ist wieder ein. Ich meine, wir haben gerade theoretisch zwei Päpste. Das war nicht so häufig der Fall. Multipapst. Gab doch mal diese lustige Serie auf MTV mit dem Papst irgendwie. So eine Zeichentrickserie. Da gab es auch einen Multipapst. Ja, aber warum auch nicht? Multipapst. Aber das ist so ein sowas wie ein Waschbecken, was man fahren kann. Wingo, ich kann das Mr. Hanky-Lied leider nicht auswendig, deswegen kann ich das jetzt auch nicht mit der Hängermeer-Stimme singen. Es tut mir sehr leid, aber... Ich habe dir einen langen Brief geschrieben, weil ich alle Kinder liebe. Ich guck mal, ob ich das finde für morgen. Ich verspreche nichts. Wäre nicht der Weihnachtsmann. Tja. Ja. So schnell ist ein Jahr rum. Oh je. Schon wieder ein Jahr rum. Fast. Super. Noch zweimal nur noch einmal Weltraum machen. Moment mal, nee. Doch. Der ist ja schon der Erste, der Nächste. Noch einmal Weltraum machen morgen. So, das ist ja noch kein Sonderstream, oder? Also morgen schon die Jahresendaffenfiguren. Ui. Ja, einmal werdet ihr noch wach. Heißer dann ist Weltraumaffentag. Und dann heißt es, weil 2023 ist. Am 1.1. müssen wir uns treffen. Schlumpus, es gibt keinen Weltraumaffen Patreon. Es gibt keine Spenden, keine Bits, es gibt keinen Superchat. Keine Abzocke hier. Wir sind kostenfrei für euch. Es gibt nur Goldreserven im Wald vergraben für den Partisanenkampf. Verdammt. Nein. Prinz Abel der Dritte. Ich mahne Sie zur... Der 13. meinst du? Oh, der 13. Die geheimen Pläne öffentlich preisgeben. Ich weiß. Tut mir leid. Die Hängermehl-Stimme. Da kennt der Robert die Hängermehl-Stimme nicht. Die kommt aus Berlin. Die Hängermehl-Stimme. Lest die Falle von Robert Gerhardt, sagt Saleratus. Also das Buch kenne ich nicht, aber Robert Gerhardt kenne ich, den kann ich empfehlen. Ja, Weltraumfans und Onlyaffen, da arbeiten wir dran. Die Fotos sind jetzt, glaube ich, zum Entwickeln. Und dann schauen wir mal. Onlyaffen, ja. Ne? Onlyaffen. Könnt ihr den sexy Abel beim Bücherlesen beobachten? Genau. So ein 2-Stunden-Video, wie Abel in irgendeinem Sachbuch liest. So völlig gebannt. Price im Wald. Im Wald. Ja, genau. Tja, weihnachtliche Stimmung im Wald. Weihnachtswald. Ja, fördert, was der freie Dienst zerschmettert, was der schadet. Definitiv ja. Und vor allem an Weihnachten, ne? Ja. Den Weihnachtsbaum schön Kleinholz verarbeiten, damit es schön warm bleibt bei euch zu Hause. Nee, lasst die Weihnachtsbäume im Wald, sagt der Weißaffe. Die haben doch bei euch im Haus gar nichts verloren. Die wohnen doch da nur 3 Tage und dann werden sie rausgeworfen. Lasst die einfach im Wald. Die werden doch extra gezüchtet, um sie zu Weihnachten zu verkaufen. Ich finde es trotzdem. Der Züchter dann wieder arbeitslos ist auch. Das ist irgendwie komisch. Also, wir hatten früher so einen aus Holz, den konntest du irgendwie so ausklappen und dann konntest du da Kerzen drauf. Das hat mir auch als Kind gereicht. Ich muss da keine Tanne haben. Dann kommen nur welche Arschlöcher vorbei und sägen dir die Spitze. Kennt man doch. Also ich habe aus diesem Stream gelernt, dass man sensibel sein muss, was Weihnachten angeht. Deswegen sage ich so, ich wünsche euch allen trotzdem ein gutes Weihnachtsfest und ein schönes neues Jahr. So. Oh, schön. Wir sehen uns in einem Jahr wieder. Genau. Genau, Tobi. Wenn der Strom wieder geht, oder wie? Ja, wenn ja. Blackout Friday. Ja, und wenn ihr schwermütig werdet, dann denkt immer daran, es gibt Leute, denen es noch schlechter geht, die so dumm sind, dass sie Kwanzaa feiern. Jetzt habt ihr gelernt, worum es geht. Und sich am Weihnachten, Heiligabend mit ihrer Familie anlegen oder sowas. Ja. Für Kwanzaa, also ja, wenn du nicht der Fest feierst, was halt wirklich irgendwie eine Generation weg ist. Das ist wie bei Scientology. Hallo Eltern, ich wollte euch mal einladen, das ist ja zum Kwanzaa-Fest. Lasst euch nicht Kwanzaa. Bilder von unserem Führer an. Zerschmettert, was Kwanzaa hat. Genau. Ja, lest Miete pro Kopf und Knicklicht jetzt kostenlos die E-Book-Version auf Amazon abstauben. Ja, greift zu, bald ist wieder da viel 500 Euro pro Auflage. Fördert, was Kwanzaa schadet, ne? Geht auf thatsafespace.net und schaut mal, ob ihr da Statements zu Weihnachten findet oder vielleicht sendet ihr ein Statement zu Weihnachten ein. Uiui. Oder guckt eine Folge Mammon-Magazin auf YouTube. Und ansonsten machen wir noch das Statement, dass ihr Weihnachten schön feiern sollt. Ja. Und wenn ihr unseren... Oh. Ja, los, feiern. wenn ihr unseren Sonderstream noch nicht gesehen habt von der aus der letzten Woche, als wir den Kasper vertreten haben, dann schaut euch den mal an. Haut rein, Leute. Bye, bye. Wenn ihr keine Geschenke kriegt, grämt euch nicht. Schlimmer ist es, wenn man keinen zum Beschenken hat. Mammon hier wieder mit den ganz Diepen. Jetzt wird es mir zu seriös. Frohe Weihnachten. Ja, alles gut. Frohe Weihnachten. Lass